Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 5, Jena, den 29. Oktober 94. Hier einstweilen der erste Transport meiner Briefe, die du mir aber ehestens wieder zurückschicken wirst. Sie werden mit Goethes Elegien und einer Epistel von ihm das erste Stück der Horen ausfüllen. In dem zweiten hoffe ich, deine Gesellschaft zu haben. Lass mich doch wissen, ob es der Aufsatz über Musik oder über Schriftstellerei ist, was dich jetzt beschäftigt. Ich eile, um dieses Paket fortzuschaffen. Dein SCH